Wissen Sie, wie man Aale fängt? Man fängt sie nicht mit der Hand. Aale muss man stechen und jetzt werde ich stechen. Herr Gebhardt! Dieser Textilhändler Hempel ließ also 7500 Werbebeilagen drucken und erfuhr zu seinem Entsetzen, dass die Hälfte im Bleiofen verfeuert worden ist. Die tatsächliche Auflage der Chronik beträgt rund 3500. Das ist eine unerhörte Behauptung! Durch nichts belegbar! Dieser Textilfritze! Ich kann das Zertifikat über die Auflagenhöhe jederzeit vor Gericht vorweisen. Ersparen Sie mir, dass ich Sie der Lächerlichkeit preisgebe, Herr Gareis. Bitte. Bitte machen wir uns doch ein Späßchen. Sehen Sie mal, was ich hier aus dem Schreibtischfach ziehe. Sehen Sie? Sehen Sie diese ominöse Bescheinigung, Herr Gebhardt? Und seltsamerweise ist das Datum der Ausstellung unkenntlich gemacht worden. Na sowas, sieht aus wie zufällig, als hätte der Schornsteinfeger mit dem Daumen. Hören Sie, Herr Gebhardt, Sie waren beim Kauf der Chronik genau im Bilde. Sie haben diese Zeitung für kaum ein Butterbrot gekauft. Sie wussten um die wahre Höhe der Auflage. Sie wussten, dass die Frau Gemahlin des Besitzers den kläglichen Ertrag versäuft. Die war doch jeden Tag besoffen. Und da haben Sie zugeschlagen, Herr Gebhardt. Ein paar Leute der Chronik haben sie rausgeschmissen, ein paar durften ihnen dienstbar sein. So der Lokalredakteur Stuff. Herr Gebhardt? Einverstanden. Womit? Nichts über das Resultat in Stolpe. Gut. Von mir aus nichts über diese Chronikauflage. Darf ich die Bescheinigung? Wie bitte? Mich nach Namen zu erkundigen, wer Ihnen dieses Stück Papier in die Hände gespielt hat. Das dürfte wohl ebenso vergeblich sein, wie in den Besitz dieser Bescheinigung zu gelangen. Aus einem Tresor in Ihrer Redaktion, Herr Gebhardt. Aus einem Tresor. Aber ich will Ihnen entgegenkommen. Mir fallen da zufällig drei Namen ein. Der Bürochef Wenk, der Lokalredakteur Stuff, der Annoncenwerber Max Tredup, möglich ein Vierter oder Fünfter. Guten Tag, Herr Gebhardt. Am Abend dieses Tages hat sich Gareis das Doppelte eines Schlaftrunks genehmigt. 2 Lübzer und 2 Aquavit. Im Hinüberdämmern denkt er, was für ein Zirkus. Wofür Tag für Tag die Peitsche schwingen und knallen lassen. Was er will, das ist eine friedliche, friedfertige Stadt. Er ist ein Bürgermeister und kein Zirkusdirektor. Nur draußen im Pommerland hat der kleine Zirkus Monte wieder einmal eine letzte Vorstellung gegeben. Der Direktor hat letzte Kasse gemacht. Sie ist nicht so niederschmetternd ausgefallen wie vor vielen Wochen in der Stadt Altholm. Das Kamel Abdullah, die Läufe eingeknickt, malmt im Schlaf. Die Schimpansen haben sich zusammengekuschelt. Die millimeterdicke Schminke der Schlangendame Elvira ist im Putzlappen gelandet. Am Fußende ihres Lagers schläft das Hündchen. Keinen hier kümmert, was draußen im Lande vorgeht. Morgen ziehen sie einfach weiter. Hans Fallada. Bauern, Bonzen und Bomben. Hörspiel in 5 Teilen von Gerhard Rentsch. 3. Teil. Es spielten Bürgermeister Gareis Dieter Mann, Dr. Hüppchen Götz Schulte, Dr. Linau Gerd Gütschow, Manzo Günter Bommert, Reimers Günter Grabbert, Tolleis Matthias Brenner, junger Mann Olaf Burmeister, Elise Tredup Susanne Barth, Regierungspräsident Temborius Jürgen Thormann, Assessor Meyer Christian Nickel, Oberinspektor Frerksen Werner Eichhorn, Assessor Stein, Walter Renneisen, Bentin, Helmut Lange, Erzähler Otto Sander. In weiteren Rollen Wilhelm Eilers, Sven-Erik Just, Uwe Manske, Anke Salzmann und Peer-Uwe Teska. Dramaturgie Thomas Fritz, Trompete und Schlagzeug Bernd Bartels und Thomas Winkler. Schnitt Steffen Brosig, Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Stanka Koseva, Regie Jürgen Luzniewski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1997.